Konto. Wir waren gute Freunde, deine Freundin brachte mir den Grund, dass ich dich enttäuschte. Ich entschuldige mich bei meiner Mom. Ich hab dich oft angeschrien, nur aus Zorn. Und es tut mir leid, ich hab ne ziemlich lange Zeit nur ein oder zwei Worte mit dir geteilt. Und zu meinem Freundeskreis war ich nicht immer nett. Für alle Witze, die ich machte, ich nehm sie zurück. Ich will nicht, dass ihr denkt, ich hasse euch, auch wenn ihr dachtet, ich hab vieles nicht bereut. Es tut mir einfach weh, dass ihr so von mir denkt. Ich hab vielleicht nicht jedem Aufmerksamkeit geschenkt. Es tut mir leid für die Tränen meiner Ex, auch wenn du mir das jetzt nicht mehr glaubst, ich war auch verletzt. Ich sage Entschuldigung, was ich getan habe, war dumm. Ich sage Entschuldigung, was ich getan habe, war dumm. Alle Fehler, die ich irgendwann begangen hab, sorry, dass ich mich nicht zusammengerissen hab. Ich war schon hart zu Gemütern, die es nicht verdienten. Dafür will ich mich entschuldigen, auch wenn die Tränen fließen. Für alle Missverständnisse meinerseits, dass ihr Abschaum seid, war nicht so gemeint. Es ist soweit, die Fehler wurden eingesehen. Ich hab auch damit kein Problem wegzugehen. Doch ich war so extrem, wenn's mir nicht gut ging. Ich hab die meisten Leute nur beleidigt, wo's nur ging. Und jetzt sing ich im Hook die Entschuldigung. Ich hoffe, sie wird von den Menschen angenommen. Ich will nicht, dass, wenn ich sterbe, es euch daran hindert, dass jemand sich an mich noch erinnert. Das ist der Grund, warum ich das hier schreib. Ich will einfach sagen, es tut mir alles leid. Ich sage Entschuldigung, was ich getan habe, war